Erster im nächsten Jahr, als die Könige normalerweise in den Krieg zogen, führte Job das Heer in das Land der Ammoniter und verwüstete es. Während David in Jerusalem blieb, belagerte Job die Stadt Rabba, bis er sie schließlich besiegte und zerstörte. Zweiter David nahm dem König der Ammoniter die goldene Krone vom Kopf, die sehr schwer war und einen kostbaren Edelstein besaß. Er setzte sich die Krone selbst auf und ließ eine große Menge Beute aus der Stadt wegbringen. Dritter, er führte die Bewohner der Stadt weg und zwang sie, mit Sägen, eisernen Hacken und Äxten zu arbeiten. David behandelte alle Städte der Ammoniter auf diese Weise, bevor er mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem zurückkehrte. Vierter, später kam es bei Geser erneut zu einem Kampf gegen die Philister, bei dem Sibbeschai einen der Nachkommen der Riesen tötete. Dadurch wurden die Philister gedemütigt und verloren ihre Macht. Fünfter, als es wieder Krieg gegen die Philister gab, tötete Elhanan den Bruder von Goliath aus Gat. Dieser Riese hatte einen Speer, dessen Schaft so dick und schwer wie ein großer Holzbalken war. Sechster, bei einem weiteren Kampf in Gat gab es einen sehr großen Mann, der an jeder Hand und jedem Fuß 6 Finger und 10 hatte. Er gehörte ebenfalls zum Geschlecht der Riesen und war ein furchteinflößender Krieger. Siebter, als dieser Riese das Volk Israel verspottete, wurde er von Jonathan getötet, der ein Sohn von Davids Bruder Schimea war. Achter, diese Männer stammten von den Riesen aus Gat ab, aber sie fielen im Kampf durch die Hand von David und seinen tapferen Soldaten.